Man hatte das Gefühl, sie wollte es von Anfang an gar nicht. Sie hätte auch nichts dagegen gehabt, wenn dieses Duell niemals stattgefunden hätte. Hi zusammen und willkommen auf Smalltalkers. Ich bin Dennis. Und ich bin Gustavo. Und unser Thema heute, das TV-Duell Merkel-Schulz. Die Sender RTL, Sat.1, ARD und ZDF organisierten auch wieder zum Wahlkampf bzw. zur Bundestagswahl ein TV-Duell zwischen den Kandidaten der beiden größten deutschen Parteien, SPD und CDU, sprich die amtierende Bundeskanzlerin Merkel und der SPD-Herausforderer Schulz. Die Moderatoren waren Peter Klöppel von RTL, von Sat.1 kam Klaus Populismus ist das Viagra der schlaffen Demokratie Strunz und ARD und ZDF schickten ihre ÖR-Zwillinge Maischberger und Illner. Es gab im Vorfeld bereits auch schon in den Medien Diskussionen, die ziemlich weit breitgetreten worden sind, weil über das Kanzleramt Angela Merkel bestimmte Bedingungen an das TV-Duell stellte. So sollte in diesem Wahlkampf zum Beispiel das nur einen Duell geben und keine zwei. Ferner sollten alle vier Journalisten der vier Sender zeitgleich ohne zeitliche Verschiebung nach Journalist oder Themenbereich Fragen in Duell stellen und im Grunde genommen ein ziemlich strenges Korsett, das dann über das Kanzleramt und Angela Merkel den Akteuren auferlegt worden ist. Es gab dann auch heftige Kritik, auch von der SPD, genauso wie dann auch von den beteiligten Journalisten. Der Chefredakteur des ZDF, Nikolaus Brender, bezeichnete sogar dieses, in Anführungsstrichen, Korsett sogar als Erpressung durch das Kanzleramt. Auch Maischberger äußerte sich über die Medien, zwar jetzt nicht so deutlich, aber dennoch sehr kritisch zu den vom Kanzleramt auferlegten Konditionen. Angedacht waren ja eigentlich auch zwei TV-Duelle, aber ob das Ganze so sinnvoll gewesen wäre, das werden wir gleich feststellen. Kommen wir dann am besten direkt schon mal zum Inhalt des Duells. Die Themen waren jetzt nichts Überraschendes. Es ging um die Flüchtlingskrise, um Einwanderung allgemein, um den Dieselskandal, um Verhandlungen mit der Türkei, um Nordkorea, kleine Schwenker in die Außenpolitik und innere Sicherheit. Fangen wir am besten an mit dem Thema Migration und Flüchtlinge. Das war eines der Themenbereiche, die am breitesten gefächert dann auch thematisiert worden sind, sowohl bei den Fragestellern, bei den vier Journalisten, als auch bei den zwei Kandidaten, die darauf antworteten und ihre Ansichten zu vertreten versuchten. Das Thema von Schulz war auf jeden Fall ein europaweites Einwanderungsgesetz, was für alle gelte. Er hat Merkel vorgeworfen, dass sie 2015 quasi eigenmächtig gehandelt hat und vorher die Mitstaaten hätte fragen sollen, wie das Ganze zu handeln ist. Es ist ja auch so, dass Merkel da auch immer wieder ein Schlagwort mit einbrachte, nämlich A, das internationale Recht, das heißt, dass Deutschland unter bestimmten Vorgaben auf jeden Fall verpflichtet sei, als Rechtsstaat so zu agieren, wie agiert worden ist. Merkel sagte auch immer wieder kontinuierlich, dass sie an ihrer Entscheidung, diese ganzen Personen ins Land aufzunehmen, nichts revidieren würde. Auch heute noch unter den gleichen Voraussetzungen sogar die gleiche Entscheidung treffen würde. Auch wenn sie Schulz zugestanden hat, dass es vielleicht doch clever gewesen wäre, vorher die Mitstaaten zu fragen. Zum Thema Türkei. Schulz forderte auf jeden Fall das Beenden der Beitrittsverhandlungen der Türkei in die EU. Merkel sagte, ja, aber die finden momentan per se sowieso nicht statt. Wichtig ist aber hier auch zu erwähnen, dass Merkel da auch etwas zurückhaltender reagiert als Schulz. Schulz sprang sehr stark in die Bresche beim Thema Erdogan. Das heißt also ein Stopp der Beitrittsverhandlungen, ein Stopp von Zahlungen über EU-Mittel an die Türkei, solange Erdogan regiert oder beziehungsweise mit seiner antieuropäischen und antideutschen Politik fortfährt. Auch das Thema der Inhaftierungen deutscher Staatsbürger in der Türkei wurde stark thematisiert. Merkel hingegen sagt, man solle vorsichtiger agieren, gerade deswegen, weil in Anbetracht der Situation, dass deutsche Staatsbürger momentan in der Türkei inhaftiert worden sind, es nicht im Sinne dieser Personen wäre, wenn man abrupt jegliche Beziehung abbrechen würde. Was das diplomatische Feingefühl angeht, das ging dann weiter zum Thema Nordkorea. Merkel war zum Beispiel der Meinung, dass man das Ganze komplett diplomatisch regeln könnte. Sie würde mit Russland, mit China, mit Japan reden und das Ganze dann irgendwie unter Dach und Fach regeln. Also da hat sie auf jeden Fall gezeigt, hey, übrigens, ich bin Kanzler, ich kann Sachen. Damit hat Merkel hier und da oft immer wieder zu punkten versucht. Sie als Weltfigur, Das heißt also, hier versucht Merkel auch mit der Kanzlerkarte zu trumpfen und da mitunter versucht Scholz, das etwas entgegenzuwirken, indem er sich da ein bisschen darauf fixiert, direkt Trump anzufahren, den US-amerikanischen Präsidenten, indem er Trump stärker thematisieren will als die Konstellation derjenigen, die mitunter entschärfend auf den Konflikt im Nordkorea oder zwischen Nordkorea und den Vereinigten Staaten einwirken könnten. Zusammengefasst, Merkel macht auf Weltfigur, zieht die Kanzlerkarte hier im Bereich Außenpolitik. Scholz fixiert sich da eher stark auf die Trump-Kritik. Ein weiteres Thema, ein weiteres großes Thema war die gesamte Diesel-Affäre. Meines Erachtens nach waren da beide Parteien ungefähr auf derselben Wellenlänge, dass das Ganze eine Katastrophe war, dass es schrecklich ist und dass gerade für Deutschland ein riesiges Problem ist, denn Deutschland ist nun mal Exportweltmeister und es geht hauptsächlich um Autos. Das heißt also, ein schwerwiegendes Thema für Deutschland. Darin sind sich beide einig, glaube ich, auch für die gesamte öffentliche Meinung. Das, was aber hier auch gefragt worden ist, soweit ich mich erinnere, auch von Klöppel, den RTL-Journalisten, ist, wie sieht es denn mit Entschädigungen aus für Personen, die in Deutschland Kraftfahrzeuge gekauft haben, weil sie von bestimmten umweltschonenden Werten ausgingen, die jetzt leider verfälscht sind, nachweislich, ob es da eine Entschädigungsmöglichkeit gäbe. Merkel sagt zum Beispiel auch, wir können hier nicht so agieren wie in den Vereinigten Staaten, hier sehen die Entschädigungsmöglichkeiten im Rechtssystem komplett anders aus, bot aber hier keine Alternative in Bezug auch auf die aktuelle Rechtsprechung in Deutschland. Im Gegensatz zu Scholz, der dafür plädierte, dass auch Sammelklagen forciert werden sollten zum Schutze der Verbraucher bzw. der geschädigten Käufer. Das war so ungefähr das, was besprochen wurde. Wie gesagt, natürlich können wir nicht das Ganze rekapitulieren, aber das findet ihr auch im Netz, wenn ihr es genauer wissen wollt. Kommen wir zu den Themen, die nicht besprochen wurden, wie zum Beispiel der Wohnungsmarkt, die Mietpreisbremse, eine Arbeitsmarktreform und ein recht neues Thema, die Digitalisierung. Es ist aber nicht nur eine Kritik an die Kandidaten, denn es hängt davon auch davon ab, was gefragt wird. Das heißt also, die Journalisten haben sich, denke ich, auch zu sehr auf bestimmte Themen fixiert und dabei auch sehr viel Zeit, der sehr begrenzten Zeit, für die Sendung verstreichen lassen. Es wurde zu viel gesprochen über Migration und Flüchtlinge, sodass dann einige Themenbereiche, so wie die von dir genannten, nicht zur Sprache gekommen sind. Es konnten dazu keine Fragen gestellt werden. Glaubst du, die Fragen waren dann geplant und Sie haben es mit der Zeit verrechnet oder dachten Sie, das sind jetzt die wichtigen Themen, die arbeiten wir jetzt ab? Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass tatsächlich, weil das immer sehr stark thematisiert worden ist in den letzten Monaten und im letzten Jahr, Fragen wie die Entwicklung des Immobilienmarkts, Mietpreise und so weiter und so fort, das ist ja immer schlimmer geworden momentan in Deutschland, in den Großstädten. Das betrifft Millionen von Menschen, die sich auch dafür interessieren. Ferner auch die prekären Arbeitsverhältnisse, Befristungen um Leiharbeit, um Aufstocker. Das heißt, Mindestlohn, all das ist kaum zur Sprache gekommen oder gar nicht. Das sind Kernpunkte, vor allem für unentschlossene Wähler, dass sie davon größtenteils auch betroffen sind von solchen Themen. Und Digitalisierung und Bildung, vor allem, also es wird immer wieder das Thema Bildung überall in Deutschland thematisiert, dazu ist nichts gesagt worden. Jetzt ist natürlich die Frage, hätte ein zweites Duell das Ganze besser gemacht, wären dann die Fragesteller ein bisschen entspannter gewesen, weil sie wüssten auch, wohl, wir haben ja noch eine weitere Sendungszeit. Oder glaubst du, bei einem zweiten Duell wäre es genauso verlaufen? Ja, also ich denke, dass einfach die thematische Struktur gefehlt hat, so die Absprache unter den Journalisten zum Vorgehen. Das merkt man dann auch irgendwann mal, also jetzt zum Ablauf, das sagt irgendwann mal Maischberger, okay, wir haben uns ein wenig verrannt, sie spricht das natürlich nicht so aus, und sagt dann plötzlich, okay, gut, sprechen wir hier einige kurz angerissene Themen an und wir formulieren das so, dass sie einfach mit Ja oder Nein antworten. Das heißt also, es war ein bisschen konzeptlos, man hat das versucht dann ein bisschen oft überhastet, dann auch so korrigieren, sodass man möglichst noch einige Themen abarbeiten konnte, in der zerrinnenden Zeit, die blieb. Es fehlt an Struktur, es fehlte an Themenblocks. Das heißt also, ich hätte es lieber gesehen, zum Beispiel, wenn man sich abgesprochen hätte, auch unter den Journalisten, jeder nach seinem Gusto hätte dann Fragen stellen können zum Thema A, Sicherheit, B, Verteidigung, C, Bildung. Diese Struktur fehlte. Man hat sich dann mit zwei, drei Themen zu sehr verrannt. Und ich denke nicht, dass es bei einem zweiten Duell, wenn diese Struktur weiterhin so schlecht gewesen wäre oder unerkenntlich, dass ein zweites Duell tatsächlich irgendetwas gebracht hätte. Dieses erste Duell war schon schlecht genug. Was sagen Sie zu den Politikern? Schulz und Merkel, ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß halt auch nicht, was man dahinter erwarten könnte. Man kennt Merkel, man kennt Schulz auch mittlerweile, wie er zur Position steht. Also ich schließe mich der Kritik vieler Leute in den Medien an und auch vieler Beobachter, die das live kommentierten, auch in den Social Media. Es war eine große Koalition. Eine große Koalition hat sich vorgestellt. In einigen Themen hat man singulär in Details sich etwas zerstritten, zumindest zur Kamera hin. Also es war aber im Grunde genommen ein Auftritt einer großen Koalition. Das heißt, du bist auch der Meinung, dass nach dem 24. September uns einfach wieder eine große Koalition erwartet. Wahrscheinlich ohne Schulz, aber es wird eine große Koalition. Vor allem, wenn man sich jetzt die Umfragenergebnisse anguckt. Herr Schulz hat ja gesagt, auf die Frage, wie er eine Koalition, ob er sich eine Schwarz-Rot-Koalition vorstellen kann, sagt er, nö, ich will Kanzler werden. Er hat nicht gesagt, dass er sich ausschließt, er hat nur gesagt, er will Kanzler werden, ja. Obwohl wir alle wissen, dass das Ganze extrem unwahrscheinlich ist an diesem Punkt. Ja, ich meine gut, also die einzige Einschränkung, die geäußert worden ist von den beiden Kandidaten, war durch Merkel. Das heißt also, Merkel hat gesagt, es gibt keine Koalition weder mit der Linken noch mit der AfD. Sie hat auch gefordert, dass Martin Schulz sich ebenfalls dazu bekennt, dass er zum Beispiel auch keine Koalition mit den Linken haben wird. Das hat er so ein bisschen schwammig ausgedrückt. Nein, ich meine, er hat sich rumrum geredet. Das heißt also, er schließt das offensichtlich nicht aus. Also mit der AfD ja, aber nicht mit der Linken. Das bedeutet aktuell, das ist der aktuelle Trend momentan in den letzten Umfragen, gäbe es nur zwei Möglichkeiten einer Regierungsbildung. Und das wäre dann in beiden Fällen eine CDU-geführte Regierung, zum einen eine große Koalition mit der SPD als Juniorpartner, beziehungsweise numerisch wäre dann noch die Alternative gegeben, Jamaika, also CDU-CSU mit Grüne und der FDP. Alle anderen Konstellationen, die denkbar wären, sind aufgrund der numerischen Gegebenheiten aktuell nach Umfragewerten nicht einrichtbar. Die Frage bleibt natürlich, warum gab es das Duell überhaupt? Ich meine, es ist schon recht wahrscheinlich, dass Schulz nicht Kanzler wird. Er ist Anführer der zweitstärksten Partei, aber dennoch, was genau war der Sinn des Ganzen? Ja gut, also das Fernsehduell an sich ist ein relativ neues Phänomen in Deutschland. Das erste gab es ja auch zuerst 2002. Damals Schröder gegen Stoiber, den Politiker der CSU, nach dem Vorbild der USA. Der Unterschied ist nun mal, dass das politische System der USA komplett anders konzipiert ist. Es gibt nur ein Zwei-Parteien-System. Es ist eine präsidiale Republik, eine parlamentarische. Das heißt, man wählt keine Partei, sondern man wählt einen Präsidenten, der auch verfassungstechnisch eine vollkommen andere Positionierung hat im Regierungssystem der Vereinigten Staaten oder im Verfassungssystem der Vereinigten Staaten als der deutsche Bundeskanzler hier in der Bundesrepublik. Man dachte sich aber gut, also CDU, CSU und die Sozialdemokraten sind nun mal die einzigen Parteien, die entweder mit der einen oder mit der anderen oder beide in einer großen Koalition überhaupt in Deutschland jemals seit Gründung der Bundesrepublik eine Regierung haben bilden können. Und deswegen übernehmen wir dieses Konzept. Aber für den Zuschauer, gerade für den unentschlossenen Wähler, ich glaube, der war nach der Debatte genauso schlau wie zuvor. Ja. Das war einfach, ein Wahlomat hatte da irgendwie mehr Sinn gehabt als diese Debatte. Aber das ist nur meine persönliche Meinung. Ja, ich fand es schwach. Und ich fand es schwach von allen Beteiligten. Merkel hat ja widerwillig zugesagt. Man hatte das Gefühl, sie wollte es von Anfang an gar nicht. Sie hätte auch nichts dagegen gehabt, wenn dieses Duell niemals stattgefunden hätte. Sie hätte wahrscheinlich keinen einzigen Punkt verloren, wenn es kein Duell gäbe. Nein, überhaupt nicht. Das heißt also, der Einzige, der davon profitieren können, das hat ja wohl ein wenig auch, wäre Schulz gewesen. Und Schulz, auch wenn er ein bisschen kampflustig war bei einigen Facetten der verschiedenen Themenbereiche, die angesprochen worden ist, hielt ich ihn doch sehr für sehr konform. Das heißt also sehr handsam. Ja, allerdings. Und nicht nur die Kandidaten und die aufgegriffenen Themen. Ich denke auch, dass die schlechte Leistung der befragenden Journalisten mit einer Rolle gespielt hat, dass es das TV-Duell so grottig schlecht geworden ist. Okay, also deine Meinung ist, es war grottig schlecht. Meiner Meinung ist es einfach nur, ich persönlich fand es überflüssig, weil der Mehrwert einfach nicht gegeben ist. Aber wie seht ihr das? Habt ihr vielleicht in irgendeiner Weise von dem Duell profitiert? Wisst ihr jetzt mehr? Habt ihr euch besser entschieden, für welche Partei ihr nehmt, welche Partei ihr nicht nehmt? Oder denkt ihr, dass dieses TV-Duell tatsächlich so, wie ich auch und wie auch Dennis, denke ich, der Ansicht sind, eher unnötig gewesen ist und dass man vielleicht dann auch für die nächste Bundestagswahl sich eine gewisse Struktur ausdenken sollte, die tatsächlich etwas mehr Prägnanz ermöglicht? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst uns ein Like, abonniert unseren Channel und drückt auf die Glocke, um kein Video mehr zu verpassen. Danke und ciao. Ciao.